We can't. Get off! Hurry up, the orders! We'll be right back. The synthesizer, the defining musical instrument of the electronic age. Since the sound of synthesizers gained popularity in the 1970s, the use of electronic and computer technology for music arrangement synthesis has become an inextricable part of our musical culture. der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Angeschlossen sind die Sender des Protektorats Böhmen und Mähren, die Sender des Generalgouvernements, die Sender Brüssel 2, Kotweg und Luxemburg. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando der Wehrmacht ist bekannt. Der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front zwischen dem Ärmelkanal und der Maginot-Linie bei Montmédy hat die ursprüngliche Absicht der französischen Führung, die Hauptstadt Frankreichs zu verteidigen, zunichte gemacht. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Krieg oder Friede! ist damit beendet. übte das Meer eine große Anziehungskraft auf den Menschen aus. Durch seine Schönheit, seine Unendlichkeit und durch seine Geheimnisse. Aber das Meer hat auch andere Seiten. Gefährliche Strömungen und unendliche Tiefen. Von diesen Tiefen geht die Gefahr aus. Hier ist der Mensch ohne Schutz, dem gefährlichsten Killer des Meeres gnadenlos ausgeliefert. Wieder verbreitet sich lähmende Angst. Der weiße Hai. Weiße Hai. We'll be right back. der weiße Hai.

We'll be right back. We live in an age of technology in which machines touch every part of our lives. It is not surprising that music has also been influenced by technology. Thank you. Two of God's moving tide. four score, six correct, four wrong. Stereo-Kanäle. concrete dug out, which I am dead. The trophy number 17, fast asleep, but you're too deep. We're all assembled across the yard. Show me your MasterCard. We dance along 2nd Avenue, Mr. Unreal's underwear cube. Stop the car, Manhattan Jazz. Stop the car, electric. Stop the car, Manhattan Jazz. Stop the car, electric. Stop the car.

Welcome to the world of electronic music.